Wohin soll ich wohl gehen? Wo ist des Lebens Sinn? Soll ich nach Reichtum streben? Ist ewiger Gewinn? Nur dort find ich die Ruhe, nur dort trifft mich kein Leid, nur dort sind ewige Freuden in Jesu Herrlichkeit. Ich möcht das Irdsche lassen und strebe nur zu dir, wo nimmer wird verblassen des Himmels Pracht uns hier. Nur dort find ich die Ruhe, nur dort trifft's mich kein Leid, nur dort sind ew'ge Freuden in Jesu Herrlichkeit. Welch herrliche Verklärung verändert mich schon hier und füllt in sel'ger Hoffnung das Herz mit Freuden mir. Nur dort find ich die Ruhe, nur dort trifft mich kein Leid, nur dort sind ew'ge Freuden in Jesu Herrlichkeit.